Leben ist ein zerbrechliches Brett mit Regeln, die kaum jemand achtet. Sand, der die Liebe unterschätzt, wo das Gras des Schmerzes zu keimen beginnt. Du lebst als Wissen im Herzen der Menschen, in ihren Niederlagen und Versöhnungen, in den Geheimnissen tiefen Nachdenkens. Stimmen, die unerschütterlich Gerechtigkeit verkünden. Desjenigen, der dein Gefühl in sich bewahrt.